es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm. Und er sandte Petrus und Johannen und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf dass wir's essen. Sie aber sprachen zu essen möge mit meinen